Bitişen. Dann starten. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Dankeschön. Am Anfang möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tema Göksu. Ich bin Assistentärztin in dieser Praxis tätig und ich würde gerne mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, bitte nehmen Sie ein Zeichen geben und dann machen wir ja eine kurze Pause. Ansonsten so weitermachen. Sind Sie einverstanden? Gerne. Okay. Am Anfang möchte ich Ihre Personaldaten sprechen und dann sofort möchte ich Ihren aktuellen Beschwerden gekommen. Und können Sie sagen, wie heißen Sie? Mein Name ist Hase. Hase? Paul Können Hase. Paul Paul? Hase. Paul Hase. Könnten Sie bitte Ihren Nachname buchstabieren? A wie Heinrich, A wie Anton, S wie Sauber, E wie Emil. Hase, okay. Herr Hase, wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 Meter groß und ich wiege 75 Kilogramm. 75. Okay. Wann wurden Sie geboren? Ich bin So geboren, wie alt sind Sie? 7. Juni 1970. 17. 7. Juni 1970. Ich bin 53 Jahre alt. Okay. 53. Okay. So, was führt sie zu uns? Also mir geht es seit ungefähr 2 Wochen immer schlechter. Ich bekomme weniger Luft, wenn ich mich anstrenge, wenn ich Treppen steige, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Fahrrad fahre. Und das macht mir Sorgen. Tritt das Beschwerden auf bei Belastung, ja? Ja, immer nur dann. Okay. Haben Sie auch Husten? Selten. Selten. Okay. Haben Sie andere begleitende Symptome mit Atemnot? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel Auswurf, Herzrasen. Auswurf, Herzrasen. Also Auswurf habe ich nicht bemerkt. Herzrasen habe ich dann, wenn ich mich anstrenge. Ja, das stimmt. Okay. Das hatte ich früher nicht. Okay. Wann tritt die Atemnot auf? Beim Einatmen oder Ausatmen? Einatmen. Einatmen. Okay. Haben Sie Fieber? Nö. Haben Sie Körpertemperatur gemessen, oder? Nö, ich fühle mich nicht krank. Okay. Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht krank. Okay. Haben Sie bemerkt, dass diese Beine geschwollen? Ein wenig, ja, habe ich gemerkt, ein wenig. Nicht viel, aber die Fußknöchel sind etwas geschwollen. Fußknochen, okay. Aber morgens, wenn ich aufstehe, ist alles okay. Nachts it's Also wenn after. ich morgens, wenn ich aufstehe, ist alles okay, aber tagsüber, dann werden die etwas dicker. Beide Seite oder eine Seite? Beide Seiten. Beide Seiten. Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen? Brustschmerzen, ja. Nein, eigentlich nicht. Okay. So. Haben Sie Schüttelfrost? Nein, ich fühle mich nicht krank. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Eigentlich nicht. Okay. Ich habe keine Schmerzen beim Wasserlassen, keine Probleme beim Stuhlgang. Gut. Herr Hase, Sie haben keine Fieber, keine Appetitlosigkeit, keine Probleme beim Wasserlassen und Stuhlgang. Und ist Ihnen übel oder einmal erbrochen? Nein. Okay. In Ordnung. Ich würde gerne mit Ihnen Ihre vorherige Geschichte gesprochen. Haben Sie eine chronische Erkrankung? Also ich habe Bluthochdruck. Ich nehme ein Bluthochdruck. Medikament dafür ein. Okay. Wie ist Ihre Medikamentenname? Ramipril. Ramipril. Wie viel Milligramm ist das? 5 Milligramm. Nehmen Sie am Morgen oder Morgens, einen morgens. am Morgens? Okay. Haben Sie andere chronische Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Nein. erhöhte Blutfettwerte? Nein, ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe Migräne manchmal. Ich weiß es nicht. Eine Arzt sagte, Sie Nee. haben Nee, aber Migräne. Sie glaubt. ich hab in der letzten Zeit sehr oft Kopfschmerzen und ich glaube, ich habe eine Migräne. Okay. Beim Kopfschmerzen haben Sie Ihren Bluthochdruck gemessen? Nein, mein Gerät ist leider kaputt. Ich konnte nicht messen. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nein. Nur meine Mandeln sind als Kind rausgenommen worden. Das ist komplikationlos, oder? Ja, das ist. Da war ich noch ein Kind, da war ich noch 10 Jahre alt oder so. Ich erinnere mich gar nicht mehr so dran. Okay. Gibt es irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit? Nicht bekannt, also ist eigentlich nicht. Laktoseintoleranz oder Pollenallergie? Nee, eigentlich nicht. Okay. Okay. Waren Sie im letzten Jahr im Ausland? Ja, ich war in Afrika. Afrika. Wann war das? Das war jetzt über Ostern gewesen, vor ungefähr 2 Monaten. 2 Monate. Vor 2 Monaten, ja? Ja, ungefähr so 2 bis 3 Monate. Das war Mitte April gewesen. Okay. Sind Sie regelmäßig Impfung? Ob ich geimpft wurde? Wie bitte? Ob ich geimpft bin? Ja. Also zuletzt hat das mein Hausarzt kontrolliert. Da war es. Okay. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja, bin ich. Viermal. Viermal. Okay. Rauchen Sie? Manchmal, also am Wochenende vielleicht ein oder zwei Zigaretten. Ein oder zwei? Wenn Freunde da sind. Okay. Trinken Sie Alkohol? Auch selten am Wochenende. Vielleicht ein bisschen, nicht viel. Okay. Wie meinen Sie nicht viel? Wie? Ja, ein Bier oder ein Glas Wein oder wenn wir mal draußen sind, vielleicht mal ein Cocktail, sowas in der Art. Wie oft das? Am Wochenende. Am Am Wochenende. Wochenende. Am Wochenende. Okay. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Das muss ich fragen. Das Frage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Jetzt aktuell oder früher? Aktuell, jetzt aktuell? Also Jetzt jetzt aktuell nicht? nehme ich keine Drogen ein, nein. Damals? Ja, in meiner Jugend haben wir schon mal was gemacht, ne? Das ist aber auch schon lange her, wo ich 18, 19 Jahre alt war. Aber das ist schon lange her. Aktuell nehme ich keine Drogen ein. Okay, wie ist Ihr Familienstand? So, wie sind Sie verheiratet oder Bin geschieden. geschieden? Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Sind Sie gesund? Ich? Ist sie gesund? Ja, sie ist gesund. Keine Krankungen oder Nein. gesund? Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja. Ist er gesund? Ich denke ja, wir haben nicht so viel Kontakt, aber ich glaube ja. Okay. Haben Sie Haustiere? Ich habe eine Katze. Katze. Sie ist auch gesund. Okay, gut, super. So, wo wohnen Sie? In einer Wohnung oder Heim Ich oder wohne in einer Wohnung. Wohnung? Leben Sie alleine oder mit wem leben Sie? Mit meiner Katze. Okay. Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden? Ja, weil ich gehe gerne arbeiten. Ich kann auch von zu Hause arbeiten, weil ich gehe gerne arbeiten. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Architekt. Okay. Okay. So, gibt es Ihren nächsten Verwandtschaft eine wichtige Erkrankung? Ihr Vater, Ihre Was heißt Mutter? denn? Ihr Vater ist gesund. Leben Sie Ihre Eltern Mein noch? Vater ist verstorben, meine Mutter lebt noch. Es tut mir leid. Wissen Sie, dass Ihr Vater wegen was Woran mein Vater gestorben? verstorben ist? Ja, Woran? ja. Der hatte Krebs. Der hatte Krebs. Prostatakrebs. Okay. Können Sie wieder sagen, Mutter, Ihre Mutter Meine hat. Mutter lebt noch. Sie ist in einem Seniorenheim. Sie ist demenzerkrankt und hat eine Zuckererkrankung. Sie nimmt Ulkerkrankung. Medikamente dafür ein. Okay. So, ich habe meine Aufnahmegespräch fertig. Haben Sie andere, haben Sie Fragen? Ich habe eine Frage. Was habe ich denn jetzt? Was glauben Sie, was ich habe? Also ich bin schon besorgt, ne? Mein Kollege, der ist vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben. Und der hat am Anfang auch diese Beschwerden gehabt. Es tut mir Könnte leid. es sein, dass ich eine Herzerkrankung habe? Zurzeit Oder ist das haben die Lunge vielleicht? Zurzeit haben wir nur Anamnesegespräch führen, so das ist so früh eine Diagnose sagen und ich möchte eine Untersuchung, körperliche Untersuchung machen und dann eine andere Untersuchungen, zum Beispiel laborchemisch machen und dann ich sage richtige Diagnose Ihnen und ich möchte Ihnen ein bisschen Geduld sein und dann ich erkläre Sie, was haben Sie und was machen wir für Ihre Gesundheit, Ihre Beschwerden und dann ich möchte mit meinem Chef über Ihre Beschwerden sprechen und dann ich gebe Sie Bescheid, was machen wir über Ihre Beschwerden. Alles klar. Soll ich hier warten? Oder? Ja, bitte im Wartezimmer ein bisschen warten und dann ich spreche mit meinem Chef. Danke. Danke. Haben Kolleginnen oder Kollegen andere Fragen? Ja, Schön. haben Sie Probleme einschlafen oder durchschlafen? In den letzten 2 Wochen habe ich Durchschlafprobleme. Ich muss aufstehen und Wasser lassen. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Probleme. Ja, wie oft müssen Sie nachts Wasser lassen? Also 2 Mal ungefähr. Seit wann? Seit 2 Wochen. Okay. Wie viele Kissen nutzen Sie beim Schlafen? Noch eins. Okay. Essen Sie gerne salziges und oder fettiges Essen? Gemischt, immer so und so. Okay. Haben Sie Zurzeit ungewollt ab oder zugenommen? Ich habe zugenommen 2 Kilo. Okay, danke. Das war meine Frage. Vielen Dank. Was ich noch, egal, machen wir gleich. Hatten Sie in letzter Zeit eine ansteckende Krankheit? Nein. Haben Sie bemerkt, dass schwindelig oder Nachtschweiß? Schwindelig ist mir, wenn ich mich belaste, ja. Wenn ich mal Treppen schneller hochgehe oder beim Einkaufen was hochtragen muss, dann ist mir auch ein bisschen schwindelig. Nachtschweiß habe ich gemerkt. Wie viel Stunden Entschuldigung. können Sie schlafen, bevor Sie? Wie bitte? Wie viel Stufen können Sie steigen, bevor Sie Also ich habe mit einer Etage kein Problem, aber ab der zweiten Etage merke ich schon, dass ich mehr atmen muss. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein. Deswegen bin ich so besorgt und habe Angst. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Nein, mein Hausarzt ist im Urlaub. Diese Beschwerden haben langsam oder plötzlich angefangen? Ja, plötzlich zunehmend. Das wird jetzt immer mehr. Seit 2 Wochen wird es von Tag zu Tag mehr. Entschuldigung, ich habe auch eine Frage. Haben Sie Ihre Beine Rötefärbung gemerkt auch? Nein, die sind nicht gerötet, aber sind am tagsüber werden die immer dicker und sind geschwollen. Aha. Okay. Diese Beschwerden, haben Sie diese Beschwerden das seit Ihrer Reise? Nein, jetzt auch vor kurzem erst. Vielen Dank. Ich denke, alle Fragen gestellt hat. Können wir Arsatzgespräch anfangen, hocam? Gerne. Bitte schön, Seman. Okay. Guten Tag, Herr Chef. Heute habe ich eine neue Patientin und ich würde gerne mit Ihnen über meine Patientenbeschwerden sprechen und vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Gerne, bitteschön. Okay. Herr Paul Hase ist 170 Zentimeter. 1,70 Meter, 1,70 Meter. 1,70 Meter, 1,70 Meter groß reicht aus. 1,70 Meter groß. 1,70 Meter groß, 75 Kilogramm, Schwer. schwer, schwer. Geboren am 7. Juni 1900. 70. Sie können auch nur das Alter sagen. 53 Jahre alt. Geht auch. Ein 51. 53 Jahre alt. 53 Jahre alt, ja. Das ist okay. 1970. Okay. Er ist 53 Jahre alt. Er äußert seit 2 Wochen bei Belastung plötzliche Atemnot gehabt. Ja, Arsatzgespräch Lateinisch. Ja, Dyspnoe gehabt. Hat er selten Husten. Während diese Dyspnoe Entschuldigung, er hat ein plötzlicher einatmische Dyspnoe. Er hat auch Bein geschwollen. Nur ein Bein? Beide Seiten. Also. Er hat keine Brustschmerzen, keine Fieber. Diese Geschwellung, keine Rötung. Er hat auch das Schwellung tritt tagsüber auf. Die Spinne. Die Schwellung tritt tagsüber auf. Seit 2 Wochen hat er zweimal am Nacht beim was nachts beim Waslassen. Er geht zweimal in der Nacht, steht er auf zum Wasserlassen. Geht da acht zum was Man kann lassen? sagen, Nikturi, ne? Nikturi. Nikturi. Während dieser Zeit hat er 2 Kilogramm zugenommen. Beim Treppensteigen hat er schwindelig Ist die und schwindelig, ja? ist er schwindelig. Er hat keine Übelkeit, keine Fieber, keine Appetitlosigkeit. Vorerkrankungen leide er Arterialhypertonie. Seit wann? Ja, ich vergesse, ja. Und am Morgen einmal am Tag nimmt er Ramipril 5 Milligramm ein. Seit wann? Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich bin seit gestern, seit 2 Wochen, seit 3 Monaten, seit 10 Jahren. Die Frage muss man stellen. Seit wann nimmt man ein Medikament ein, ne? Ja, ich vergesse. Vergesse. Und als Kind hat er Tonsillektomie operiert. Vor 2 Monaten hat er nach Afrika gereist. Wo in Afrika? Ja, ich weiß es nicht. Ist wichtig. Südafrika, Nordafrika, Westafrika, Zentralafrika. Ja, ich muss fragen. Hat er nichts allergisch? Er hat viermal Covid-19 Impfung geimpft. Er rauche am Wochenende mit Freunden ein oder zwei Zigaretten. Auch am Wochenende trinkt er Alkohol, ein oder zwei Glas. Jetzt hat er keine Drogenkontakte. Er ist geschieden, hat eine Tochter, sie ist gesund, hat einen Bruder, er ist auch gesund. Sein Vater wegen Prostatkrebs gestorben, und seine Mutter lebt heim, und seine Mutter hat Bluterkrankung? Bluterkrankung. Welche Bluterkrankung? Ich Was vergesse. hat er denn gesagt? Bluterkrankung? Sie hat gesagt, er hat gesagt, Müssen Sie Bluterkrankung. doch mal nachfragen, ne? Ja. Nach. Ja. Und er hat eine Katze und er lebt mit seiner Katze in Wohnung. Mutter Demenz und Und Diabetes, ne? Diabetes mellitus, ja. Ich verdacht auf, ich Haben Sie sagte. Fragen gestellt? Hat er erzählt, dass er irgendwelche Rhythmusstörungen hat? Hat er bemerkt, dass er Rhythmusstörungen hat? Er hat gesagt, Herzrasen. Haben Sie gefragt, ob er Rhythmusstörungen hat? Ob er Mhm. bemerkt hat, ob das Herz stolpert oder ob das arrhythmisch schlägt? Nein, nein, Wichtige ich habe Frage, nicht. die Sie stellen müssen. Ja. Okay. Jetzt, kann ich sagen, Verdacht auf Pulmonalembolie oder No, ich glaube nicht. Pulmonalembolie, das ist akut meistens. Ne? Herzinsuffizienz? Das könnte sein, richtig. Das Ja. könnte sein. Und es könnte vorflimmern sein. Ja. Richtig? Was kann es noch sein? Vielleicht können die anderen mithelfen auch. Also Pulmonalembolie glaube ich nicht. Ja, das ist plötzlich nicht 2 Wochen, ja. Das glaube ich nicht. Ein Okay. Schmerzen. Bitte? Keine Brustschmerzen. Keine Brustschmerz, hat er gesagt, ne? Ja. Keine Angina pectoris. Ja, keine Angina pectoris. Es Risikofaktor könnte vieles sein. Also man muss mal die Differentialdiagnosen aufstellen jetzt. Wir haben einen Patienten, der hat eine Belastungsdyspnoe. Er hat wahrscheinlich eine Tachykardie. Ne? Wir wissen aber nicht, welchen Rhythmus er hat, weil wir nicht gefragt haben. Er hat einen bekannten Bluthochdruck. Wir wissen nicht seit wann. Er hat nicht gemessen vor kurzem. Das kann viele Differentialdiagnosen jetzt sein. Die müssen wir ausschließen. Und wir können mal aufzählen. Also Herzinsuffizienz, rechts oder links. Welche ist das? Links oder rechts Herzinsuffizienz? Muss man aufteilen. Rechts. Rechts vielleicht eher, ne? Wegen Unterschenkelödemen zum Beispiel, ne? Ja. Links Herzinsuffizienz wäre eher vermehrt Luftnot, Lungenödem, Pleuraergüsse zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. So, dann kann es auch ein Vorhofflimmern sein. Richtig? Ja. Ne? Was in einer Herzinsuffizienz dann resultiert. Es kann aber auch ein Klappenvizium sein, ein Herzklappenproblem, Aortenklappenstenose zum Beispiel, wissen wir nicht. Es kann aber auch eine Myokarditis sein. Ja, vielleicht hat eine Myokarditis, die jetzt langsam zum Vorschein tritt. Wissen wir nicht. Es kann viele, viele Differentialdiagnosen sein. Lungenentzündung glaube ich nicht. Ne? Es kann auch Ja. kein, also es Keine kann Fieber. eine Lungenarterienembolie sein, aber die würde dann nicht so sein. Die würde vermehrt, es müsste eine chronische Embolie sein. Ja. Aber hier liegt der Verdacht nahe, dass es eventuell eine Herzinsuffizienz sein könnte. Aber warum, wissen wir nicht. Es kann auch einfach eine hypertensive Geschichte sein. Ja? Vielleicht ist der Patient immer hypertensiv. Hat er über Kopfschmerzen geklagt? Ja. Ja, kann sein. Vielleicht hat er immer erhöhten Blutdruck, ne? Was jetzt eine hypertensive Herzerkrankung sein könnte. Das müssen wir dann noch näher im Blut und im Ultraschall, im EKG kann man das sehen, ne? Oder im Belastungs-EKG kann man das sehen. Was würden Sie denn an Labor abnehmen bei den Patienten? Kann man das im Blut sehen? Ob er eine Herzinsuffizienz hat? NT-proBNP, Genau, zum BNP. Beispiel, ne? NT-proBNP kann man messen. Das kann man messen. Ich würde auch Troponin messen. Troponin, ja. Ja. Ich meine, Troponin kann auch bei hypertensive Erkrankung hoch sein. Ne? Es kann aber auch, wenn er Niereninsuffizienz hat, kann es auch hoch sein. Aber das haben wir auch nicht gefragt. Wir haben nicht gefragt, wann die letzte Blutabnahme war. Haben wir alles nicht gefragt. Ne? Aber er sagt nein. Er hat keine relevanten Vorerkrankungen. Und was würde man denn sehen, wenn er jetzt eine Linksherz- oder Rechtsherzinsuffizienz hat? Kann man das am EKG sehen? Ich glaube ja. Ich glaube oder ich weiß. Kann man eine Herzinsuffizienz am EKG sehen oder nicht? Vielleicht ja. Vielleicht, okay. Was sagen die anderen? Kann man das sehen? Gibt es Kardiologen unter uns, die das wissen? Kann man eine Herzinsuffizienz am EKG sehen? Das ist die Frage. Ja. Wie kann man das sehen? Da gibt es diesen Ernwelt. Index, Sokolov-Leien-Index zum Beispiel, schon mal gehört? Kann man messen im EKG? Keiner gehört? Könnten Sie wiederholen? Welche? Sokolov-Leien-Index, schon mal gehört? Ja, Ja. das bestimmt Hypertrophie, Linksherzhypertrophie oder Rechtsherzhypertrophie. Da kann man auch manchmal sehen, ob er eine Herzinsuffizienz haben könnte. Oder ist es falsch, Herr EKG Gürbüz? ist nicht seit Herzinsuffizienz. Zeigt das nicht? Die Hypertrophie? Kann man das nicht als. Herzinsuffizienz nicht. Okay. Dann habe ich das falsch gesagt. Ich dachte, man kann das sehen. Was kann man denn im Röntgen sehen? Kann man das im Röntgen sehen? Wenn das ist Linkherzinsuffizienz, hat man im Erguss in Lungen. Zum Beispiel, richtig. Und wo kann man das am besten sehen, ob man eine Herzinsuffizienz hat? Mit welcher Untersuchung? Körperliche Untersuchung. Und Echokardiografie, ne? Echo, Echo. ja. Im Echo kann man das gut sehen, ne? Genau. Hier wäre wichtig gewesen zu fragen, ob der Patient Herzstolpern bemerkt hat bei ihrer Anamnese, ob er vielleicht ein Vorhofflimmern haben könnte. Da muss man gezielt drauf fragen. Manchmal sagen die Patienten das nicht. Ja, die sagen dann, ja, ich habe Herzrasen. Und wenn die das sagen, dann müssten sie fragen oder sollten sie fragen, ob er auch eine Rhythmusstörung bemerkt hat. Haben Ja. Sie Herzstolpern bemerkt? Haben Sie Rhythmusstörungen bemerkt? Ja? Manchmal merken die das, manchmal nicht. Aber die Frage sollte man trotzdem stellen. Ja, Ja? genau. Habe eine Frage. Bitte? Aber Sie mich hören? Hallo? Bitte schön. Ja. Bei der körperlichen Untersuchung sollen wir den Blutdruck des Patienten messen? Natürlich. Zu jeder körperlichen Untersuchung des Herzens gehört immer die Untersuchung des Blutdrucks mit. Definitiv. Vitalparameter müssen Sie in der Notaufnahme oder in der Praxis, wenn Sie in der Praxis arbeiten, auf jeden Fall kontrollieren. Blutdruck, Herzfrequenz und wenn Sie haben, Sauerstoffsättigung und natürlich die körperliche Untersuchung, ne? Lunge abhören, Herz abhören, Herzklappen abhören. Das ist ganz wichtig. Blutdruck ist essentiell, müssen Sie machen. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie einen großen Fehler begangen. Weil der Patient erzählt ja, er hat eine Blutdruckerkrankung, sein Blutdruck wurde seit mehreren Wochen nicht gemessen, weil sein Gerät kaputt ist. Und Sie haben Belastungsdyspnoe bei dem Patienten und eine Tachykardie, also Belastungstachykardie, Unterschenkelödeme. Das kann alles auch auf eine hypertensive Erkrankung zuzuführen sein, oder Hocam? Das ist richtig, aber hocam şu soruyu sorsak da olur muydu? Kendinizi ihre halsaz regelmäßig Er hat ja gesagt, er hat 2 Wochen nicht, er ist im Urlaub. gegen Hypertension, Hypertonie. Genau, kann man fragen. Ist das in Kontrolle? Aber wir haben ja gar nicht gefragt, ihr seit wann nimmt ihr das Medikament? Seit gestern, 2 Wochen, 3 Wochen, 3 Jahre, ne? Das ist eine wichtige Frage, die wir stellen müssen. Ich habe den Anfang der Anamnese default geschrieben, hocam. Das ist richtig. Er hat sich bei uns wegen seit 2 Wochen beschwerender, progredienter, belastungsabhängiger Dyspnoe vorgestellt. Er berichtete, dass die Dyspnoe vor 2 Wochen akut ohne Auslöser aufgetreten sei. Ferner seien der Patientin folgende Begleitsymptome aufgefallen: Tachykardie, peripheral Ödeme, Nyktüri, Eslikt, keine folgenden Symptome, Angina pectoris, Fieber, Auswurf, Orthopne, Richtig. Nachschweiß. Das ist richtig, hocam. Richtig. Sehr gut. Noch andere Fragen? Hat jemand? Türkçe sorabilir miyiz hocam? Türkçe'yi kaybettiğim gözümün önünde.